Der Song fängt an im Februar 1958. Im katholischen Kindergarten von Kellerbach wird Fasten gefeiert. Ich war verkleidet als Cowboy, versteht sich. Strohhut, Schnurz mit Schubigs angemalt und Colt aus Sperrholz geschnitzt. 1958. Elfriede Schröder hieß sie. Sie hatte schwarze Haare, rote Schleiche drin, dunkle Augen, denen sich die Sterne gespiegelt haben. Und sie war verkleidet als Zigeunerin. Weiße Blues an, roter Rock und mit dem selbstgemachten Fächer hat sie immer so rumgewedet. Und jetzt kommt der Maler, jetzt kommt der Maler. Nur stand sie halt vor mir, das Herz schlug zum als mir. Ganz verklemmt, hörte ich die Hände in der ist nicht wichtig.